Vollbild im Deutschlandradio Kultur, das Staffelfinale in diesem Jahr, die letzte Filmsendung. Und wir haben gedacht, zu einem Rückblick gehört eigentlich auch so ein bisschen eine Zustandsbeschreibung. Und jetzt, wo Weihnachten ansteht, wollen wir auch noch mal so ein paar Serotoninspritzen setzen, nämlich darüber sprechen, was uns eigentlich im Augenblick glücklich macht. Anke, Lewicke soll beginnen. Anke, ja, was mich glücklich macht, sind erstmal meine Amaretini, die ich hier für euch alle mitgebracht habe. Ne? Ja, was mich glücklich gemacht hat, war wirklich der Film Patterson von Jim Jarmusch. Patrick, du hast ihn eben schon gesagt, genannt. Und man kann ja alle Filme von Jim Jarmusch auch so zusammenfassen: Stranger Than Paradise. Ne? Und er ist einfach ein Autorenfilmer und das ist so eine Vision auf die Welt, die ich so auch teile. Für mich ist auch alles Stranger Than Paradise. Aber mit Patterson eröffnet er mir einfach mit dem Busfahrer, der auch Dichter ist, einfach nochmal so die Schönheiten im Alltag. Und dann gibt es da ja auch noch den Hund, der so fiesmäppelig ist und der ihn jeden Tag ärgert, weil er den Briefkasten wieder verrückt. Hallo, mein Schatz. Hallo, Liebling. Ich male. Hallo, Marvin. Hast du ein bisschen schreiben können? Ja, das habe ich. Das Knurren, das war übrigens der Hund an dieser Stelle. Ja, Christoph Gröner, was macht dich derzeit glücklich? Also es könnte wahrscheinlich nicht gegenläufiger sein. Es ist Brian De Palmas Blowout, den ich jetzt vor ein paar Tagen erst gesehen habe, analytisch. Der ist von 1980, der Film. Also ein Film macht mich natürlich glücklich, muss ich dazu sagen. Ne? Steht zwischen Carrie und Scarface und ist ein wunderbarer Film übers Filmemachen. Ein Thriller, wo ein Tonmeister irgendwie einen Anschlag aufnimmt. Da hat Brian De Palma wirklich alle Register gezogen und einfach auch mal so einem anderen Gewerk im Filmemachen, nämlich dem Sounddesign, einfach so ein Plateau gebaut und einen wunderbaren Film. Also das war ein ganz tolles, jüngstes Erlebnis mit Film, das ich jetzt wieder hatte. Da hören wir auch mal kurz rein. Ja, okay, das wird doch aber völlig klar hier auf diesen Fotos. Ich meine, der Blitz... Das könnte eine Menge Dinge gewesen sein, das bedeutet gar nichts. Warum verdammt nochmal muss hinter allem immer was Besonderes stecken, hä? Ein Mann hat ein paar Drinks zu viel getrunken, kommt mit seinem Auto von der Straße ab und stürzt in den Fluss. Ein Unfall, schlicht und einfach ein Unfall. Es war kein Unfall. Hören Sie, darf ich Ihnen nochmal sagen? Ich war da und in den Reifen wurde ein Loch geschossen. Ich hab's gehört, ich hab's aufgezeigt. Ah, wundervoll. Sie waren Ohrenzeuge eines Attentats. Das ist gut, klingt hübsch, ja, gefällt mir. Blowout, also auch ein bisschen eine Empfehlung von Christoph Gröner. Patrick, absolut. Was macht dich derzeit glücklich? Mich macht alles glücklich, was mich lachen macht. Und derzeit machen mich vor allem die Briten lachen. Weniger mit dem Brexit, aber mehr mit ihrem Humor. Die Serie, die ich vorstellen möchte, heißt Peep Show, 9 Staffeln, 8 bis 9 Folgen. Es geht um 2 Versager, basiert auf dem Comic-Duo Mitchell und Webb. Ja, und die beiden schlagen sich so durch den Alltag, Frauengeschichten, alles Mögliche, Geld ist knapp, wohnen in so einer heruntergekommenen WG und die beiden sagen einfach, was sie denken. Und das funktioniert unfassbar gut. I can really fuck him with this. No, Mark, I only told you for a laugh, so that we could have a laugh. It's all a great big laugh. You promised not to tell. Hitler promised not to invade Czechoslovakia, Jeremy. Welcome to the real world. Welcome to the real world. Sehr Susanne, schön. Susanne, du natürlich auch. Ich was macht auf, dich glücklich? Ich darf auf. Ich habe vor ein paar Tagen Andreas Dresen interviewt zu seinem neuen Film Tim Thaler. Und in dem Zusammenhang habe ich mir nochmal die alten Serien angeguckt, zumindest ein paar Folgen. 13 Teile 1979, viele Menschen werden sich in meinem Alter vielleicht noch erinnern können, basierend auf dem Roman von James Criss. Und ich habe gedacht, irgendwie Wahnsinn, zum einen nochmal in diese Zeit zurückzureisen, aber dann auch aus der Distanz, aus der heutigen, merkt man, ja, was damals noch möglich war im deutschen Fernsehen, welchen Einfluss der neue deutsche Film hatte. Selbst eine Weihnachtsserie, die damals entstanden ist, wirkt ein bisschen ästhetisch wie Fassbinder. Das hört man jetzt nicht ganz, aber hier ist trotzdem mein Ton. Tim ist die Hauptperson unserer Geschichte. Er kann lachen wie kein anderer Junge seiner Klasse. Deswegen verzeiht ihm seine Lehrerin auch manch verrückten Streich. Die Mädchen in seiner Klasse meinen sogar, er sei ein Playboy. Aber das sagen wohl alle Mädchen, wenn sie einen Jungen besonders gern mögen. Ja, so und so geht's los und dann ist man mittendrin in der Geschichte. Das macht mich sehr glücklich. Genau, und wir kommen jetzt leider schon zum Ende unserer Sendung, der letzten Sendung 2016. Ich glaube, wir bedanken uns erstmal bei unseren Gästen. In München sitzt Christoph Gröner. Vielen Dank erstmal, Christoph. Vielen Dank an euch. Und natürlich auch an Anke Lewicke. Ja. Tschüss und schöne Filme 2017. Und jetzt machen wir es auch ganz ungewöhnlich. Wir verabschieden uns nämlich auch, Susanne genau. Burg. Patrick Wilinski. Weil nämlich auch ein regelmäßiger Kollege, wie es sich gehört, das Schlusswort haben soll. Der Hartwig Tegeler, der unser Top-5-Kolumnist, er hat jetzt keine Top-5 erstellt, sondern er hat das Schlussbild des Jahres gefunden und erst gesucht, dann gefunden, den Film mit dem Schlussbild, das 2016 quasi in a nutshell für uns präsentiert. Am Ende sitzt Mark mit blauem Hemd, kein Jackett, keine Krawatte, im Café. draußen. Vor ihm auf dem Tisch eine Tasse, das Smartphone, hinter ihm ein Zaun, durch den das Grün des Central Parks zu sehen ist und die Skyline von Manhattan. Steve Carell als Wertpapierhändler, die Mundwinkel nach unten gezogen. Verzweifelt? Vielleicht. Kochend vor Wut? Wahrscheinlicher. Über die anderen und über sich. Mehr als 2 Stunden lang erzählte Adam McKay vorher in The Big Short von der Struktur des Finanzsystems und einer Gruppe von Wall Street Bankern und Händlern 2 Jahre vor dem Zusammenbruch des Finanzsystems. Sie wetten auf das Platzen der Immobilienblase, um damit gigantischen Profit zu machen. Zyniker, Rechengenies, Abzocker, analytische Denker, aber auch ein Moralist wie Mark, angewidert von dem Tanz auf dem Vulkan, den die Wall Street-Leute da auf dem Rücken ihrer Kunden und der Gesellschaft vollführen. Dann die Explosion, Lehman Brothers. Eine unendliche Sekunde Ruhe, großes Kino. Der Schnitt auf Mark, da im Café, draußen mit der Skyline von New York im Hintergrund. Sein Kollege ruft an. Jetzt oder nie, Mark. Wir müssen verkaufen. Mark mit verkniffenem Gesicht, er hat die Abzockerei verachtet, war aber immer Teil des Geschäfts, hat sich gehasst, hat immer weitergemacht. Nun im Augenblick des großen Crashs, er weiß genau, wie viele Menschen die Folgen zu tragen haben, wie viele ihre Häuser, ihre Jobs verlieren werden. Jetzt steht Mark vor der Entscheidung, verkaufen oder einen Punkt setzen, nicht verkaufen. Du weißt, sobald wir verkaufen, werden wir genauso sein wie die anderen. Dann diese Pause im Film, unendlich, wie gesagt. Steve Carell sinniert, dann faltet er die Hände und entscheidet. Okay, verkauf alles. In diesem Schlussbild zeigt uns Adam McKay einen Menschen in all seiner Widersprüchlichkeit. Mit dem kurzen Glauben an das Gute zeigt seine Gier, seine Angst, seine Unsicherheit, den Wunsch, anders handeln zu können und zu glauben, es nicht zu können. Das Letzte, das große, in seiner Einfachheit erschütternde Bild von The Big Short zeigt ihn nur. Ecce Homo, Johannes 19, Vers 5. Seht ihn euch an, diesen Menschen.